D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Eine Stunde Netz basteln, der Bastelausgabe von Eine Stunde Netz. Und die beginnt ja immer mit einem Geräusch. Das ist diesmal relativ leise. Hört mal hin. Ich stehe nämlich mit meinem Hümermobil, unserem mobilen Hüwagen, vor dem Gelände der Station Berlin. Das ist ein großes Veranstaltungsgelände. Neben mir ein Krankenwagen und ein paar Büsche mit Vogelzwitschern und manchmal parken Leute ihre Fahrräder. Hier ist es ziemlich ruhig und das ist gut, weil auf der Republika ist im Gegensatz dazu ziemlich viel los. Auf dieser Europas größten Internet- und Bloggerkonferenz, die es schon seit 8 Jahren gibt hier in Berlin, die läuft gerade diese 3 Tage lang und es wird hier nicht nur über die Zukunft des Internets und über Überwachung debattiert, sondern es geht eben auch um Basteln und Selbermachen und da gibt es ein paar Leute, die ich hier gerne treffen möchte. Deshalb also eine bunte Republika-Sendung, in der wir verschiedene Sachen ausprobieren. Zum Beispiel, wie man eine Handytasche näht, die ein Funkloch fabriziert oder wie man ein Handy-Ladegerät selber baut. Außerdem wollen wir ausprobieren, ob der 3D-Drucker, den wir letzte Sendung zusammengebaut haben, ob der jetzt endlich funktioniert. Philipp Stephan hat den mitgebracht und wird hier nochmal im Hüwagen auftauchen. Und am Ende soll noch Programmieren unterrichtet werden von Katrin Passig und Arne Schüssler. Klingt ganz schön ambitioniert, ist es vielleicht auch. Jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß in der kommenden Stunde. Mein Name ist Moritz Metz. Eine Stunde Netzbasteln beginnt mit dem gleichen Geräusch, mit dem die letzte Sendung aufgehört hat. Das Geräusch eines immer noch nicht so richtig funktionierenden 3D-Druckers. Hallo Philipp Stephan. Hallo, mal wieder. Wir haben letztes Mal vor 2 Wochen einen 3D-Drucker zusammengebaut und das war in Hannover. Den gleichen 3D-Drucker hast du jetzt mitgebracht, da hat nämlich am Ende was noch nicht funktioniert. Und wir wollen gucken, ob es jetzt funktioniert hier im Hüwagen vor dem Gelände der Republika-Netzkonferenz, auf der es auch um 3D-Drucker geht. Und tatsächlich sieht es schon ein bisschen besser aus, aber irgendwie kommt immer noch nicht so richtig das Plastik raus, oder was meinst du? Ja, also es kommt was raus, aber nicht genug, glaube ich. Nochmal auf Extrude drücken, vielleicht ist da auch einfach dieser Vorschub nicht richtig gewährleistet. Na, ich fühle mal, also hier wird schon Material reingezogen, glaube ich. Tja, der 3D-Drucker will immer noch nicht so richtig. Das Problem wie letztes Mal, das Plastik rutscht durch. Es rutscht sozusagen durch, das heißt also, beziehungsweise diese Förderschnecke, dieser Motor, der den Plastikdraht hinten reinschieben soll, irgendwo blockiert er. Und immer wenn es sozusagen nicht smooth weitergeht, dann ist dieses Zahnrad, was eigentlich zum Fördern da ist, frisst dieses Plastik dann so ein bisschen kaputt und dann funktioniert der Mechanismus nicht mehr. Das heißt, irgendwo gibt es eine Stelle, irgendeine Kante, wo es nicht weitergeht mit dem Filament. Naja. Da wir ihn ja zusammengebaut haben, können wir relativ genau sagen, da muss es sein. Und wir wissen ja auch Philipp noch genau, an einer Stelle da, wie wir das auseinanderbauen. Nur das jetzt ad hoc zu machen hier in der Sendung, dauert zu lange. Beim Basteln braucht man erstens Geduld und zweitens sind wir vor der Republika und wollen da lieber reingehen und da noch andere Leute treffen. Du warst heute auch schon ein bisschen unterwegs und hast verschiedene Leute getroffen. Was hast du schon alles gesehen? Ich war am Stand hier von Global Innovation Gathering. Das ist halt so verschiedene afrikanische Makerspaces, Afrimakers und so ein paar andere. Die machen Arduino-Basteln, die haben ganz viele 3D-Drucker da stehen und andere Geschichten. Da war ich auch schon. Es gibt einen Stand hier vom Fraunhofer-Institut. Die sind irgendwie Teil dieser Science Lab-Geschichte. Das ist Wissenschaftsjahr in Deutschland. Da habe ich eine ganz interessante 3D-Brille angesehen. Also die Idee, man kann mit den Augen ein Bild bewegen sozusagen. Das heißt, das Demo, was sie da haben, ist auch eine 3D-gedruckte Brille. Also das wird tatsächlich einfach benutzt. Und diese Displays, die sind Kamera und Display gleichzeitig. Das heißt, es ist ein Chip, der erfasst, was das Auge macht und zeigt dem Auge gleichzeitig was. Das heißt, man kann sehr einfach so Brillen konstruieren, wo man dann mit Augenrollen und mit nach links oben, rechts oben gucken sozusagen steuern kann, was man auf dem Bildschirm sieht. Und das fand ich relativ spannend. Und jetzt gerade, als du gesagt hast, Philipp, komm rüber, saß ich im Cyborg-Vortrag hier vom Cyborg e.V. in Berlin. Das ist so ein Verein, der sich darum kümmert, sozusagen diese ganzen Körpermodifikationen und wohin führt das, wenn wir jetzt sozusagen Menschlichkeit und Technik verschmelzen. Die sind jetzt gerade dabei und reden darüber, wie sie sich sozusagen Dinge implantieren und wohin das alles führen soll. Also wirklich Geräte. Es gibt ja auch einen Typen, der taucht immer wieder auf, der hat sich auch so eine Kamera, mit der er Farben hören kann. Ja, Neil Harbison heißt er, genau. Der war letztes Jahr hier. Der war letztes Jahr. Und der kam sozusagen jedenfalls im Bild und in der Vorstellung vorhin auch schon wieder vor. Ja. Das heißt, der ist ja so eine Koryphäe da. Da ist also einiges los auf der Republika 2014 und ich werde jetzt auch mal reingehen und versuchen, den Mann zu finden, der uns zeigen soll, wie man ein Handy-Ladegerät selber basteln kann. Könntest du es als auch so ad hoc? Ich weiß auf jeden Fall, welche Ströme, welche Spannung man braucht. Ich kann löten, also ich bin sicher, ich könnte das, aber ob das, also ich würde es, glaube ich, dann nicht ungetestet an mein Handy anschließen, weil wenn da was falsch ist, dann war es das meistens. Mal gucken, was also, Viktor aus Tansania sagt. Bis gleich. Eine Stunde Netzbasteln immer noch von der Republika 2014 hier in der Station Berlin, beziehungsweise aus dem Hü-Wagen, dem alten Hümermobil, das ich davor geparkt habe. Und da treffe ich jetzt Viktor Nyanga. Ist das korrekt? Nyanga. Okay, aus Tansania. Und der ist eingeladen worden hier auf die Konferenz, um den Besuchern zu zeigen, wie man ein Handy-Ladegerät selber baut. Und diese Schaltung liegt vor uns. So you came here to show people as well how to make a phone charger. So yes. This is what it is. Da liegt jetzt vor uns so eine Art Schaltung, also ein Kabel, ein schwarzes Kabel, was zu einem Handy geht. Und auf der anderen Seite sind 3-4 Kabel, die da rauskommen, ein paar Widerstände miteinander verdrahtet und ein paar so elektronische Bauteile. Could you explain me how this works? Oh, actually, phones need only 5 watts, around 5 watts to be charged. So the idea was to bring a number of source of electricity down to 5 watts. And what I had in mind is that you are in an off-grid area, many times in Africa, and you have your charger, and your phone and the battery's down and you wonder how now can I charge my phone. But many times you have your car there which with a battery, you may have someone with a solar panel, you may have a bicycle with a dynamo. So this is a charger which you can use all these sources without making difference. The charger doesn't know difference. So this charger doesn't need any specific voltage, but it takes everything and charges your phone, does it? Also dieses Ladegerät kommt aus allen verschiedenen Spannungen und lädt damit das Telefon. It needs between 8 volt to 25 volts as input, and it turn all those range of voltage down to appropriate voltage to charge your mobile phone. Wie funktionieren jetzt hier diese verschiedenen Bauteile? Was sind das alles? Das sind Widerstände? These are resistors? Not resistors, actually. They are diodes. And this three leg things here is a regulator, 5-volt regulator. The diodes make what in electronics called a full bridge rectifier. So how often is this used, like this circuit? Do you have many people? Did you teach it to many people who already use it? On the Republica, there were a number, good number of people just surrounding there listening. But I'm not sure if they're using it at home, but many seem that they were learning for the first time that there is a simple thing like this with very few components and just 10 minutes or below 10 minutes, you can make a charger and turn your battery, your dynamo or solar panel to charge your mobile phone. In nur 10 Minuten kann man also aus diesen Drähten ein Handy-Ladegerät bauen, das ziemlich flexibel ist, erklärt mir Viktor gerade. Ich habe es nochmal vor mir liegen und ich mache jetzt auch ein Foto davon und stelle das ins Netz auf twitter.com/netzbasteln und auf dieradiowissen.de. Es braucht ja nicht mal löten. It doesn't even need soldering, does it? No, you may solder, but what I had in mind is that you find yourself in a place where in a village you can't get a soldering gun, you can't get the tools, all tools you have. That's why I used even my teeth to tear out the plastic covering on the wire. It's because I just tried to get you to the picture that I'm in a place where I don't have tools. I have a knife on my pocket, and I can get an old TV that I can break and get the regulator, the capacitor and the diodes. That's all I have. So how I use my hands to put them together and quickly I can recharge my battery. Yeah. So all these parts that are used in here, you can take them from some other hardware. Yeah. You said from a DVD player. Man kann also diese ganze Hardware auch woanders ausbauen, hast du gesagt? Yeah, actually you can take them from old electronic devices. If you have a TV set made from between in 90s, you may find two regulators inside it, the same regulators. If it's older than that, you may find even three. But very newer flat panel circuit, I'm afraid you might not find it one. But most likely, the place where you have this problem, you have people who are back in technologies, that's in the village, and you may find it near the hotel you have reached, that they have dumped a printer, an old printer. Then you smash it, you get all those things in the old printer. That's it. Last question. Is there any manual on the internet that shows us how to build that thing so we can also build it at home if in case we need it at some point in our life? You are the third person asking me the same question, and what I'm planning now is going back and try to take a video of me explaining how to do this and put it on YouTube. And maybe I may leave it on YouTube. Maybe people will find it there. Yeah, that's the way how knowledge is shared today. Sure, so. Surely. Yeah. That's the way, you know, when I want to build a new thing, I first look around how other people are doing the same thing. Then I sit down and using all the skill to build my way. Yeah. So it's my commonplace. Actually, I didn't school electronic. I didn't learn electronics from school. I learn it from books and from internet. I'm always on the internet just because of technologies. Me too. Ja. So, vielen Dank an Viktor. Wir haben hier kurz ungefähr gelernt, wie man ein Handyladegerät für Handys baut aus nur ein paar kleinen Dioden und einem Kondensator und einem Laderegler. Das kann man aus ziemlich vielen Geräten ausbauen. Vielen Dank. Gleich nach der Musik geht's weiter und dann wollen wir eine Handyschutzhülle bauen. Eine Stunde Netzbasteln vom Handy-Ladegerät zum Handy-Störgerät bzw. zur Handy-Störtasche. Der Medienkünstler Aram Barthol hat hier draußen auf der Republika im Innenhof einen Stand aufgebaut, wo man was genau nähen kann? Ja, hallo. Man kann sich eine Handytasche nähen, die das Signal blockiert. Wir haben hier so einen Stoff, der ist metallisiert, also ein Plastikgewebe, was einen faradischen Käfig bildet, wenn man das als Tasche zusammennäht und das Handy dann eben totstellt. Okay, ich fasse den Stoff mal an. Der ist hier auf so einer ganzen Rolle aufgespannt. Fühlt sich an wie so eine Mischung aus Stoff und Papier, würde ich sagen. Ja. Teures Zeug? Das ist relativ günstig, weil eigentlich ist das eine Tapete. Also damit soll man eigentlich einen ganzen Raum austapezieren. Der hat aber ziemlich hohe Dämmwirkung, deswegen eignet sich das gut und ist relativ günstig. Ja. Man kann ja für 3 Euro Selbstkostenpreis sich so einen 12 mal 50 cm Streifen abschneiden und dann den zu einer Tasche nähen. Das machen wir jetzt doch mal, bitteschön. Ich gebe dir mal mein Handy. Samsung Galaxy S4. Das sieht ja auch schon ganz schön gebraucht aus. Ja, ist ja auch mein Handy. Ja, ich habe hier schon mal so ein bisschen die Ecken umgefaltet. Also das würde hier ganz gut reinpassen so. Genau, Aram macht da gerade ein Schnittmuster sozusagen, schneidet den Stoff so zusammen. Was war das größte Handy, was die Leute heute gebracht haben? Es gab hier irgendein Tablet, was auch schon eine Tasche bekommen hat. Das war relativ groß. Da haben wir auch einen ordentlich breiten Streifen abgeschnitten. Kostet dann mehr und am günstigsten ist der UMTS-Stick, den man da reinschiebt. Ja, genau. Ich mache währenddessen Fotos von Aram und wie er die Hülle zusammensteckt. Und das stelle ich dann ins Netz auf eine Stunde Netzbasteln bei der Webseite dieradiowissen.de oder auf Netzbasteln bei Twitter. Könnt ihr das sehen, wie diese Hülle aussieht und mein Handy und die Hände von Aram Barthol. Jetzt steckst du das zusammen. So ähnlich habe ich das im Nähunterricht an der Schule auch gelernt. Aha. Hast du gehabt, ja, weil ich hatte schon öfter heute gesagt, wieso? Nähmaschine lernen lernt man noch in der Schule, aber da gab es einige, die sagten nur mit der Hand. Also ja, die größte Hürde ist hier tatsächlich die Nähmaschine. Ist aber genau auch das, was ich spannend finde. Man redet über Überwachung und über die ganzen digitalen Geräte. Wie ist das mit Merkels Handy und Obama und so und so? Und gleichzeitig ist man dabei, mit seinen Händen hier was zu basteln und muss auch nochmal die Nähmaschine meistern, die ja auch eine Teil der maschinellen Revolution war. Benutzt du so ein Ding im tagtäglichen Gebrauch und wird der Akku dann schneller leer, wenn das Handy total verzweifelt versucht, noch irgendwie Funkkontakt herzustellen mit der Außenwelt? Ja, also tatsächlich ist es so, das Handy, also der Empfänger vom Handy sucht dann das Netz, der verbraucht nicht so viel Strom wie der Sender und es wird dann auch periodisch immer länger. Also das heißt, es ist nicht die ganze Zeit wie blöde am Suchen und verbraucht den ganzen Strom. Die Geräte heutzutage sind ja eh relativ stromsparend. Das zweite ist, ich benutze es nicht wirklich die ganze Zeit. Es gibt aber heutzutage, kann man sich schon fragen, also Momente, ja, zum Beispiel auf dem Maidan-Platz in Kiew vor ein paar Monaten haben ja alle Demonstranten SMS gekriegt mit einer Drohung von der Regierung. Ja, wir wissen, du bist hier. Also es gibt tatsächlich Momente, ja, wo man heute sich dann fragen kann, oh, vielleicht will ich jetzt gerade nicht hier vorkommen in der Funkzelle, in dem Datenmodell, was weggespeichert wird. Und tu mein Handy mal in so eine Tasche. Der Flugzeugmodus in Stoff. Wobei man weiß ja auch nicht genau, ob die Handys bei Flugzeugmodus vielleicht auch noch funktionieren. Genau, das ist sozusagen auch die zweite Frage. Ja, mach doch aus dein Handy. Ja, kannst du machen. Aber wenn du einen Wecker gestellt hast, Wecker klingelt. Ja, ist Handy doch noch an eigentlich, oder? Wie ist das denn? Gab ein Provider in den USA, die hatten so Software aufgespielt auf die Geräte, wo dann die Handys im Flugzeugmodus gar nicht im Flugzeugmodus waren, um noch dann auch ihren Quality Management mitzuschneiden. Also wir wissen einfach heute nicht mehr genau, was mit den Geräten ist und seit Snowden und seit auch der ganzen Geschichte um Merkels Handy sind diese Fragen nochmal richtig hochgekommen. Ich finde es aber auch gleich, also abgesehen von dem praktischen Nutzen, den das tatsächlich haben kann, und das sind ja vielleicht nicht nur unbedingt Demonstrationen irgendwie in Kiew oder so, sondern auch in Deutschland werden sicherlich Funkzellen abgehört, hat das Ganze einen sehr symbolischen Wert. Also wir stehen hier, nähen Handytaschen, die Handys blockieren und diskutieren darüber und haben so eine einfache, ja, ist ja auch kein dolles Design, muss man sagen, ist recht einfach gemacht alles, aber dieser Stoff schirmt halt das Handy ab und man hat eine Diskussion um diese großen Fragen von Privatsphäre und Überwachung. Und das gleichzeitig im Praktischen. Jetzt nochmal zum Praktischen zurück. Jetzt sind diese vier Nadeln da reingesteckt. Das sollte die richtige Größe und Form haben. Und das wird jetzt hier drüben nebenan noch zusammengenäht. Ja. So, ich bin jetzt umgezogen zu der Nähmaschine. Eine alte Privileg, super Nutzstich-Nähmaschine. Und sitze hier mitten auf dem Hof von der Netzkonferenz Republika in Berlin. Und bin dabei, jetzt hier mal was zu nähen. Zuerst mal den Vernähungsstich mit der Hand. So, rückwärts macht man hier, Fußpedal. So, vernähen. Mit dem Faden funktioniert alles bestens. Jetzt eine Nadel entfernen und weiter. So, jetzt ist das alles fertig zusammengenäht. Ich habe noch einen kleinen Fehler eingebaut, aber der sollte nicht weiter stören. Sieht nicht perfekt aus, aber ganz gut. Fotos davon auf Netzbasteln bei Twitter oder deradiowissen.de. Eine Stunde Netzbasteln. Jetzt mal zurück zu Aram und ausprobieren, ob es funktioniert. Und wir stecken jetzt mal mein Handy rein und du rufst mich an. Also meine Handynummer 0174 9920. Piep, piep, piep. Und ja, das Handy ist jetzt hier in dieser Tasche drin. Man würde nicht mal erkennen, dass ein Handy ist. Also ich bin nicht erreichbar. Ja. Genau, hat funktioniert. Die Sache ist, dass in dem Moment, wo du dein Handy in die Tasche tust, es meldet sich auch nicht ab vom Netz. Wenn du das ausschaltest, dann sagt es, ich gehe jetzt aus. Und dann weiß Vodafone, ah ja, er ist aus. Wenn du es reintust, dann bist du einfach weg. Und dann guckt das Netz, war doch eben noch da, war doch eben noch da. Ja, sag mal hallo. Und dann irgendwann sagen sie, okay, ist nicht mehr da. Gut. Also dauert dann auch, bis der AB dran geht, dauert wirklich lange. Alles klar. Das ist also Aram Barthol und sein Projekt der Handyhüllen, die keine Funkwellen durchlassen. Ich bedanke mich. 3 € Unkostenbeitrag werden überwiesen. Und gleich geht's bei einer Stunde Netzbasteln weiter mit Programmieren hier auf der Republika 2014 in Berlin. Zurück von der Handytasche mit dem eingebauten Funkloch, zurück in den Hümerwagen. Ihr hört immer noch eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Heute von der Republika 2014, der Netzkonferenz in Berlin an der Station. Und wir sind jetzt wieder rausgegangen in unseren Hüwagen. Da ist es ein bisschen ruhiger, weil was wir jetzt machen, das erfordert so einiges an Konzentration. Ich begrüße erstmal meine beiden Gästinnen. Anne Schüssler, hallo. Hallo. Und Katrin Passig. Hallo. Ihr seid beide Autorinnen, aber Katrin, du bist vorwiegend Autorin für Texte und du bist eher Autorin für Programmiertexte, Anne. Stimmt? Ja, also Autorin, ich bin Softwareentwickler. Genau. Ich schreibe Code. Genau. Insofern bin ich auch Autorin, nur das sieht halt keiner so wirklich nachher, was ich da geschrieben habe. Und man sieht nur das Ergebnis, wenn man es laufen lässt. Und ihr habt heute einen Vortrag gehalten auf der Republika mit einem relativ langen Namen. Katrin, wie hieß der? Ich habe den Mund voller Schokolade. Dann Anne. Also man muss das kurz erklären. Wir haben hier ganz viel Schokolade liegen, auch aus Authentizitätsgründen. Der Vortrag hieß Programmieren für Nullchecker-Bunnies. Und warum gab es denn da Schokolade? Die gab es als Trostpreis für überqualifizierte Leute, aber entweder haben sie alle gelogen oder es gab keine Überqualifizierten. Wir wissen also die wollten wir nicht reinlassen und damit sie dann nicht so unglücklich sind, sollten sie so ein kleines Kärtchen kriegen, auf dem überqualifiziert steht und ein Stück Schokolade. Als Trost. Ja. Aber den wollten die gar nicht haben, oder wie? Ja, entweder haben sie sich alle reingeschmuggelt oder die Überqualifizierten sind einfach gar nicht erschienen. Hier, die Schachtel mit den Zettelchen ist noch komplett voll. Ah, die sieht sehr schön aus. Ihr habt also so kleine Visitenkärtchen, so halbe Visitenkarten, auf denen überqualifiziert steht. Also eine würde ich davon nämlich schon nehmen, weil ein bisschen kann ich ja programmieren. Das können wir gleich mal testen. Ich will auf jeden Fall mit euch darüber reden, wie man programmieren lernen kann. Einfach mal so schnell für Nullchecker-Bunnies. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Aber wie war das denn beim Talk? Also habt ihr Leuten was vermitteln können und was habt ihr ihnen versucht zu vermitteln? Wir wollten eigentlich hauptsächlich vermitteln, weniger wie man wirklich programmiert, sondern wie man daran rangeht. Weil Programmieren lernen in einer Stunde ist schwierig, gerade wenn dann auch irgendwie 50 bis 100 Leute vor einem sitzen, wie sich jetzt rausstellte. Und deswegen haben wir eher gedacht, wir bringen die Leute so auf den Weg, dass sie rausgehen und wissen, wo sie jetzt nachgucken können, um weiterzumachen. Was ist denn die größte Hürde, wenn man anfangen will zu programmieren? Also welche Hürde habt ihr versucht aufzulösen? Ich habe versucht, die Hürde aufzulösen, dass man oft zu umgeben von kompetenten Menschen ist. Das ist zum einen ein Problem, weil man dann denkt, oh, ich bin der Letzte, der es nicht kapiert hat. Alle können schon programmieren. Es ist jetzt auch viel zu spät, dass ich anfange, weil ich bin jetzt 15 Jahre später dran als alle anderen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass die ja auch immer so schrecklich hilfsbereit sind, diese kompetenten Menschen, und dann dazu neigen, einem die Aufgabe aus der Hand zu nehmen und zu sagen, ich mache dir das schnell, weil es für sie ja auch wirklich nur zwei Handgriffe sind. Und dann hat man zwar das Problem vielleicht gelöst, das man lösen wollte, aber man hat nichts dazugelernt. Es gibt ja auch dieses Wort der Code Literacy. Ist es denn heutzutage wichtig, wenn man sich im Netz bewegt, dass man auch irgendwie ein Verständnis davon hat, also wenn diese ganzen großen Themen Big Data und so weiter diskutiert werden, dass man eine Ahnung hat, wie wirklich Programmieren, wie eine Datenbankabfrage zum Beispiel aussieht und funktioniert? Die Frage finde ich immer schwierig. Ich glaube, letztlich ist die Antwort nein. Aus meiner Sicht ist sie natürlich immer so ein bisschen ja, weil ich das beruflich mache, immer denke, ah, das wäre aber schon schön, wenn die Leute sich da mehr auskennen können, weil ich natürlich weiß, wie es aus meiner Sicht ist. Man muss aber fairerweise sagen, dass wahrscheinlich es viele Themen gibt, von denen ich auch keine Ahnung habe, die auch sehr hilfreich wären für mich zu wissen. Aber es schadet natürlich auch nicht. Also sich da so ein bisschen auskennen und zu wissen, was da ablaufen könnte, was da Probleme sein könnten, versteht man vielleicht ein bisschen besser, wenn man das selbst auch schon mal irgendwie gemacht hat. Du machst ja jetzt Programmieren professionell. Katrin macht das eher so als Hobby und du machst dann so Spaßprojekte wie Zufallsshirt, wo man sich selber zufällige T-Shirts generieren lassen kann. Spaßprojekt, ich habe damit schon Geld verdient. So ist es nicht. Okay. Nein, das ist hauptsächlich ein Spaß. Genau, aber du machst das eher als Spaßprojekt. Trotzdem schreibst du ja auch Sachen. Also hilft dir das Programmieren können bei irgendwas? Ja, total. Also zum einen hilft es mir bei der Lösung von so Alltagsproblemen. Man hat dann einen größeren Möglichkeitsspielraum und das, denke ich, ist auch beruflich wichtig. Gerade wenn man beruflich so Sachen macht in Bereichen, wo man nicht weiß, gibt es das in 5 Jahren überhaupt noch? Gibt es Journalismus noch? Kann man vom Sachbuch schreiben? Leben lauter so Sachen, wo halt nicht ganz klar ist. Ändert sich da vielleicht gerade sehr viel? Und um mitzukriegen, in welche Richtung sich man sich da auch selbst weiterentwickeln könnte, hilft das, finde ich, sehr, wenn man zumindest Grundkenntnisse hat von den Sachen, die da gerade im Web so passieren, weil man sonst einfach auch blind ist für Möglichkeiten und das ist ein Problem. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Weniger schlecht programmieren. Ist es bei Programmieren auch so, dass man gute und schlechte Codes, also Code schreiben kann, Texte? Anne ja. Sagt ja. Auf jeden Fall. Mein Code war früher ganz, ganz grässlich schlecht. Und ich glaube, jetzt ist er nur noch so mittelschlecht. Oder sagen wir, jetzt ist er nur noch schlecht. Mittelschlecht ist, glaube ich, da brauche ich noch ein paar Jahre. Aber es ist schon nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Aber das Gute ist, das merkt man als Anwender nicht unbedingt. Also oft ist es zwar schon so, dass es dann einen Zusammenhang gibt zwischen schlechten Funktionieren im Hintergrund und einem unerfreulichen Erlebnis für den Anwender. Aber das ist nicht notwendigerweise so. Das kann auch sein, dass da im Hintergrund die schrecklichsten Dinge passieren und fühlt sich für den Benutzer an wie ganz normale Software. Von dir weiß ich, dass du vor allem in PHP programmierst, außer du hast dich in den letzten 2 Jahren noch weitergebildet. Ich nehme mir seit 10 Jahren vor, auch mal was in Python zu machen. Und heute habe ich das tatsächlich auch mal getan. Okay, das ist PHP ist auch die Programmiersprache neben Shell-Skripten, die ich eigentlich so beherrsche, oder Basic. Python will ich auch immer lernen. Vielleicht können wir auch das einfach gleich probieren. Und Anne zeigt uns das, weil du bist da eher so super elitär und schreibst in C#. Das habe ich vorher noch nie gehört. C# ist eine Weiterentwicklung von C++. Also C++, C# gibt es. Das ist halt Microsoft. Ja, aber das ist jetzt auch nicht was Spezielles. Das macht man wahrscheinlich wirklich eher, wenn man es professionell macht, weil, glaube ich, die Einstiegshürden ein bisschen höher sind als jetzt bei PHP. Also für Nullchecker-Bunnies, das ist dann so ähnlich wie ein Dialekt. Also es gibt romanische Sprachen und da gehören diese ganzen C-Sprachen dazu und die haben dann so verschiedene Inkarnationen. Das sind auch Entwicklungsstufen. Also das eine hat sich aus dem anderen rausentwickelt, okay, weil sich natürlich auch mit dem Laufe der Zeit immer neue Grundgegebenheiten, also die Grundgegebenheiten geändert haben und man natürlich auch mal mehr können wollte. Als jetzt nachher so eine Konsolenapplikation, da sind wir ja schon letztlich ein bisschen von weg und wollen, dass jetzt alles irgendwie schon auf dem Bildschirm schön und bunt ist und da jetzt auch im Browser eben viel mehr funktioniert und so weiter. Anne Schüssler ist das und Katrin Passig und mit den beiden sitze ich bei der Republika 2014 im Hü-Wagen vor den Toren der Station Berlin und wir wollen gleich versuchen, irgendwie zu lernen, wie man programmiert. Ziemlich ambitioniert. Bis gleich. Eine Stunde Netz basteln. Heute zum Thema Programmieren auf der Republika 2014. Mein Name ist Moritz Metz und meine Gäste sind Katrin Passig und Anne Schüssler. Und Anne Schüssler ist Profi-Programmiererin, festangestellt. Katrin Passig schreibt darüber Bücher, wie man besser programmiert. Und wir wollen jetzt wirklich mal selber richtig programmieren. Also ich glaube, die einfachste Programmiersache, die ich so kenne, ist Basic. Das ist so eine ganz einfache Programmiersprache, die hat gerade den 50. Geburtstag gefeiert. Das habe ich am C64 damals gemacht. Da musste man immer jede Zeile in diesem Text, den man hatte, nummerieren. Die erste Zeile war... Meistens hat man da eine 10 hingeschrieben, hätte aber auch eine 1 nehmen können. Nee, das hatte schon einen Grund, dass man da eine 10 hingeschrieben hat, weil hätte ja sein können, dass einem noch 9 Zeilen einfallen, die man da vorher noch unterbringen muss. Ja. Wenn einem mehr als 9 eingefallen sind, war so ein Problem. Genau, also das war auch immer schwierig, manchmal nachträglich dann da wieder hinzuspringen und das von Diskettenlaufwerken zu laden. Jedenfalls ein typischer, also ein zweizeiliges Programm sozusagen in dieser wahrscheinlich sehr dilettantischen Sprache, wäre 10 print hello. Also so Zeile 10 sagt dem Computer, er soll Hallo ausgeben. Dann machen wir noch eine Zeile 20 dazu, die sagt dann Go to 10. Was passiert dann? Dann hat man ganz viele Hallos und weiß nicht mehr, was man tun soll. Genau. Das ist vielleicht so eines der einfachsten Beispiele, wie man programmiert. Wir haben jetzt hier eine Webseite aufgemacht, die heißt rappel.it. Dass wir sie jetzt öffnen, liegt daran, dass man da... Was kann man da machen? Da kann man, ohne dass man vorher, also bei Programmiersprachen ist es ja so, die schwirren nicht einfach in der Luft herum, so wie Mobilfunkempfang oder so, sondern man muss die erstmal auf seinem Rechner installieren. Und das kann je nach Sprache ziemlich viele Nerven kosten, bis man mal an dem Punkt ist, wo man da überhaupt Print Hallo eingeben kann. Und das, was wir hier vor uns sehen, das läuft im Browser und erspart einem diese ganzen lästigen Schritte. Und man kann sich darin sogar aussuchen, in welcher Sprache man ein bisschen rumexperimentieren will. Da haben wir QBasic. Das genau. Ist QuickBasic, das hätten wir jetzt auch nehmen können. Aber ich würde es eigentlich schon gerne mal, weil sowohl Katrin als auch ich gerne mal Python lernen möchten. Anne, kannst du uns das ein bisschen zeigen? Wie macht man diese gleiche Sache? Also ich muss dazu sagen, ich habe Python jetzt vor ein paar Tagen mir angeguckt, weil wir halt überlegt haben, in welcher Sprache machen wir das und irgendwie... hieß es am besten dann immer Python, das ist einfach. Und dann habe ich mir das angeguckt, wie das geht. Ja, und dann haben wir jetzt so ein paar Sachen ausprobiert und es ging eigentlich ganz gut. Also am besten Python, das machen wir jetzt. Python ist so eine ziemlich, ja, angeblich einfache Programmiersprache, die kommt ohne diese Zeilennummern aus, das weiß ich. Und die hat auch nicht so viele eckige und geschweifte Klammern wie andere. Ich weiß gar nicht, ob es Zeilennummern überhaupt noch irgendwo gibt. Ich gucke hier mal kurz in dieses QBasic-Ding rein. Da kann man sich auch so Beispiele anschauen, ob da Zeilennummern noch drin sind. Ich glaube es ja fast nicht. Nee, die haben auch keine Zeilennummern mehr. Ich glaube, die sind ausgestorben. Aber lass uns das jetzt mal in Python probieren, weil der Unterschied ist wahrscheinlich relativ marginal, oder? Okay, ich gehe mal zurück zu Python. So, man sieht da links ein weißes Fenster, sieht aus wie Microsoft Word oder sowas, aber die Schriftart kann man davon nicht einstellen, weil die ist ja egal beim Programmieren. Die ist vollkommen egal. Also man kann auch wirklich sagen, eigentlich ist jeder Code irgendwie eine Textdatei. Man kann also auch mit einem einfachen Texteditor eigentlich jeden Code aufrufen, also aufmachen, jede Datei. Ist wahrscheinlich jetzt irgendwo auch wieder nicht wahr, aber nehmen wir das mal so hin. Und zum Beispiel aber jetzt in Office Word nicht. Ja, genau. Die Schriftart ist auch übrigens gar nicht vollkommen egal. Was man beim Programmieren eigentlich immer verwendet, sind sogenannte Monospace-Schriftarten. Die heißen sich ja auch unter deutschen Typografen irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Wo jeder Buchstabe genau gleich breit ist. Also ein I nimmt denselben Platz ein wie ein M und das führt dann dazu, dass die Sachen auch wirklich ordentlich untereinander stehen. Also dass man halt auch sieht, wenn man da so Sachen einrückt oder was halt zusammengehörig ist oder wie die Klammern zugemacht werden. Also hat nicht jede Zeile eine andere Länge, nur weil da zufällig die Variablen anders heißen. Da gibt es richtige Nazis für Code-Ästhetik. Also mein Bruder ist so jemand. Wenn der anguckt, was ich programmiert habe, dann sagt er immer, dann schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, oh mein Gott, Moritz, was hast du da gemacht? Weil das kann man ja überhaupt nicht schnell wieder lesen. Das ist ja auch wichtig, wenn man so einen Code dann sieht, dass man den schnell wieder... Ja, also Wartbarkeit ist halt jetzt auch bei Privatprojekten, aber natürlich gerade, wenn man wie im Beruf zu mehreren an einem Projekt arbeitet, nicht uninteressant, weil ich muss im Zweifelsfall auch Code bearbeiten, den irgendwer vor mir geschrieben hat, der vielleicht gar nicht mehr im Unternehmen ist und ich muss den irgendwie verstehen. Also ist das schon ein wesentliches Thema, den Code auch so zu schreiben, dass man ihn selber, aber auch andere Leute nachher möglichst noch verstehen können. Lass uns mal kurz anfangen, weil so viel Zeit bleibt uns gar nicht mehr. Wir wollen jetzt mal einfach bei Python auch dieses Sag Hallo machen. Machen wir. Anne, du bist vom Fach. Genau, wir schieben mal die Schokolade weg. Und es läuft genauso, wie wir eben bei Basic gesehen haben. Man sagt Print, also drucken. Also Anne schreibt jetzt einfach Print. Genau, ich schreibe Print und dann sage ich, was schreiben wir denn? Hallo, dann nehmen wir das vom Titel, ne? Hallo, Nullchecker-Bunnies. Ja, okay. So, und das ist ein Gänsefüßchen. Also da steht einfach nur Print, genau, in klein geschrieben. Das wird gleich blau gemacht vom Computer. Und dann, das, was in Gänsefüßchen ist, hallo Nullchecker-Bunnies, Ausrufezeichen, das ist ein Gänsefüßchen, ist deshalb grün. Genau. Das und ist dann ein String. Das ist ein String. Das heißt, ein String ist eine Zeichenfolge. Das ist einfach irgendein Text, der in Gänsefüßchen steht. Also es kann jetzt sowas wie Hallo Nullchecker-Bunnies sein. Wir hatten auch eben, man kann natürlich auch Zahlenfolgen in Strings schreiben, wenn man zum Beispiel nicht damit rechnen will, sondern wenn es, wir hatten das Beispiel einer Postleitzahl, dann ist das eben eher ein String, weil das ist eine feste Zeichenfolge. Okay, dann, und das kann man dann ausführen und dann sieht man rechts in einem schwarzen Fenster, ob das dann korrekt ausgeführt wurde. Und was sagt der Computer uns? Ja. Er sagt Hallo Nullchecker-Bunnies. Der Wahnsinn, wir haben eine Zeile programmiert. Dabei sind wir mindestens Hilfschecker-Bunnies. Ja, das ist schon gar nicht so schlecht. Wir werden uns gleich noch viel mehr vornehmen, nämlich, dass das unendlich oft da steht. Aber zwischendrin spielen wir noch mal kurz Musik. Nee, weit schon kann er nicht. Vielleicht müssen Klammern rum, um das, um die While-Bedingung. Ja, ihr hört die Radio Wissen, eine Stunde Netz basteln und dieses sanfte Tastaturklappern. Das ist, wie Anne Schüssler und Katrin Passig gerade versuchen rauszukriegen, wie bei Python eine While-Schleife geht. Also dass sich das, was man da will, wiederholt. Also eigentlich ist das auch eine ganz schlechte Idee, die wir hatten, weil das so ein sogenannter Stack Overflow ist, beziehungsweise ein Infinite Loop. Was wir machen wollen, nämlich, dass das Programm unendlich lange arbeitet. Und das will man ja eigentlich gar nicht. Wir können ihm ja auch sagen, dass das einfach mal 30 Mal, also für jeden von uns 10 Mal ausdrucken soll oder so. Das können wir ihm sicherlich sagen. Anne schummelt jetzt und guckt in der Dokumentation nach, beziehungsweise googelt sie einfach For Loop in Python. Aber so geht's doch. Also ja, so geht alles, was man... Ja, natürlich geht das so. Ich hätte es jetzt nur lustiger gefunden, wenn wir versucht hätten, es komplett zu erraten. Ich weiß, wie das geht. Guck mal. Ja, wenn ich in die Dokumentation geguckt habe, dann weiß ich auch. Aber das ist doch jetzt mal ehrlich. Das ist doch das, wie man Programmieren am besten lernt, indem man einfach die Anleitung liest und dann immer wieder Beispiele raussucht und sich dann da so was zurechtfummelt. Du hast jetzt den ersten Schritt vergessen, indem man erst was machen will. Und dann probiert man das aus, dann geht es nicht, dann liest man die Anleitung. Also ich habe das ein paar Mal versucht. Oh. Jetzt klappt's. Da steht jetzt sehr oft Huhu. Huhu ist jetzt der neue Text, den wir ausdrucken wollen. Also, da ist jetzt noch eine Zeile dazugekommen. Was macht die? Was? Also, es ist eine While-Schleife, wie wir eben schon vorhatten. Eine While-Schleife heißt einfach, das ist so ein Konstrukt wie, solange irgendwas wahr ist, tue was anderes. In dem Fall haben wir einfach gesagt, es gibt diese, das nennt sich Boolean-Values, das kann eben falsch und richtig sein, also False und True ist das dann meistens. Wir haben vorhin im Vortrag dafür das Bild eines Lichtschalters benutzt. Der kann nämlich auch nur diese zwei Stellungen haben. Der ist entweder an oder aus. Da gibt es nicht noch irgend so ein Mittendrin und auch nicht noch 37 andere Zustände. Da steht also, funktionieren diese Variablen. While True, das heißt, solange da True steht, wird das, was drunter steht und was bei Python eben mit einem Tabulator eingerückt ist, dann unendlich oft wiederholt. Und rechts steht die ganze Zeit Huhu. Genau. Das, woran wir eben gescheitert sind, ist eben das klassische Problem beim Programmieren, wenn man eine Programmiersprache nicht so kennt. Man weiß ungefähr, wie es aussehen soll, aber es scheitert eben an so Sachen wie True muss, glaube ich, groß geschrieben werden und es muss ein Doppelpunkt dahinter. Das ist aber jetzt was für Anfänger schlimmer klingt, als es ist. Tatsächlich sind die wesentlichen Konstrukte doch ziemlich ähnlich in ziemlich vielen Sprachen. Und das sind dann halt so Kleinigkeiten, in denen sie sich dann unterscheiden. Aber also vorhin habe ich mit einer Frau gesprochen, die im Workshop merkte, dass das, worüber wir da bei Python reden, recht ähnlich dem ist, was sie im Zusammenhang mit Rails schon mal gesehen hat. Und dann hat sie sich gefreut, dass Integer da auch Integer ist, das ist eine Ganzzahl. Oder dass ein String auch ein String ist. Kannst du dann fast alle. Was ist deine Lieblingssprache? Also ich bin schon in dem Bereich jetzt ganz glücklich, weil ich das eben gelernt habe. Und ich habe jetzt gar nicht so viel ausprobiert, immer zwischendurch mal da reingeguckt und da reingeguckt, aber da fühle ich mich in diesem C-Sharp-Bereich eigentlich schon ganz wohl und werde da erstmal bleiben, solange es nicht an irgendwas anderes erfordert, was natürlich auch mal sein kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Beruf, dass ich auch immer mal gewechselt hat. Dann findet man halt einen Job, der ganz interessant ist und dann lernt man halt eine andere Sprache. Das funktioniert dann aber immer verhältnismäßig schnell, weil eben diese Grundkonzepte gleich bleiben. Da muss man halt dann lernen, wie das geschrieben wird. Eben in dem Fall, dann kommt halt ein Doppelpunkt dahinter, aber das weiß man dann halt nach zweimal, wo man es vergessen hat und dann ist das gut. Das ist das, was ich mir immer nicht merken kann, weil bei welcher Sprache was so ist. Katrin, wir können ja mal in einer anderen Sendung oder einfach so uns Python gegenseitig beibringen. Es gibt auch so eine ganz gute Webseite, Code Academy, wo man ganz gut rangeführt wird. Da habe ich schon mal angefangen mit Python, aber dann kostet es was und dann habe ich nicht weitergemacht. Echt? Ja, ich kenne das gar nicht, nur vom Hörensagen, aber Anne hat das das vorhin im Workshop erklärt und kann dazu sicher was sagen. Ich kann auch so gar nicht viel mehr sagen, als das, was du schon gesagt hast. Also man kann verschiedene Programmiersprachen lernen, dass es nachher was kostet, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte, das wäre komplett umsonst. Ich gucke nochmal nach. Und das sieht halt ähnlich aus wie das, was er jetzt bei diesem Rappel-It hat, nur dass man halt Anweisungen bekommt. Also man kann da nicht einfach so losprogrammieren, will man ja auch vielleicht gar nicht, weil man es noch gar nicht weiß, wie es geht. Und kriegt dann halt so nach und nach beigebracht, wie das geht, auch in Python und in Ruby und in, glaube ich, PHP und JavaScript und was es da alles so gibt. Man kann sich da also wirklich eine Sprache aussuchen und wird da so lang geführt am bisschen am Händchen, aber das ist ja gerade für Einsteiger auch ganz nett. Ja, das ist also eine Ermutigung, dass man sich Programmieren einfach mal anguckt, weil man kann schon bestimmte Dinge dabei lernen. Vielen Dank an Katrin Passig und an Anne Schüssler, die hier im Hümermobil vor der Republika 2014 kurz mal erklärt haben, wie Programmieren so ungefähr funktioniert. Links dazu gibt es alle auf deradiowissen.de und wir haben auch einen Twitter-Account, das ist Netzbasteln, also twitter.com/netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz und wir hören uns wieder in 2 Wochen, wieder um die gleiche Uhrzeit auf der gleichen Stelle. Diesmal aber nicht von der Republika, sondern vielleicht vom Tempelhofer Flugfeld, weil wir wollen gerne mal Drachen steigen gehen, Lenkdrachen basteln. Cool. Tschüss, bis dann. Die Radio Wissen, eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.